Den Anfang macht Katrin Klose, Jahrgang 1990, die für ihre Stücke bereits etliche Preise erhalten hat. Hören wir das Ensemble Der gelbe Klang mit Kloses Farbwolken für großes Ensemble. Die Leitung hat Armando Merino. Thank you. Thank you. Der gelbe Klang unter der Leitung von Armando Merino im Concerto Bavarese mit Katrin Kloses Farbwolken für großes Ensemble. Das nächste Werk ist ein Kammermusikstück, das der fränkische Komponist Christoph Wünsch geschrieben hat. Zwischen Tag und Traum heißt dieses Streichquartett von ihm, mit dem wir das Novalis-Quartett hören. Thank you. Zwischen Tag und Traum. Das Novalis-Quartett im Concerto Bavarese mit einem Streichquartett von Christoph Wünsch. Für Flöte, Klarinette, Geige, Cello und Tonband komponiert ist das folgende Stück von Gerald Eckert. Hören wir ihn selbst am Cello, Beatrix Wagner an der Flöte, Joachim Striepens an der Klarinette und Sungkum Jenny Yang an der Geige mit dem Werk Instead of Empty Rooms 2. Instead of Empty Rooms 2. Musik von Gerald Eckert spielte das Ensemble Reflexion K mit Gerald Eckert am Cello. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Sowohl das Instrument Kunstharmonium als auch die Kombination von Kunstharmonium und Klavier sind seit mehr als 100 Jahren aus dem zeitgenössischen Musikschaffen nahezu verschwunden. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert hatten noch Komponisten wie César Franck, Charles-Marie Widor oder Siegfried Karg-Elert für diese Besetzung geschrieben. Später jedoch traten Hammond-Orgel und Synthesizer an die Stelle des Kunstharmoniums, das als Zukunftsinstrument seiner Zeit galt. Der fränkische Komponist Toni Völker aus Veitshöchheim hat sich dieser selten gewordenen Besetzung in seinem Werk Polychromie gewidmet. Jetzt mit dem Duo Pianharmonio. Thank you. Das Duo Pian Armonio mit einem Stück von Toni Völker. Das war seine Komposition Polychromie für Kunstharmonium und Klavier im Concerto Bavarese, wo uns jetzt einer der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten Bayerns begegnet. Sein Name ist für viele zum Synonym für neue Musik geworden. Werner Haider aus Erlangen. Sein Klarinettenquintett spielen für uns Adrian Krämer an der Klarinette und das Akademiequartett München. Thank you.

Kammermusik von Werner Haider. Das waren der Klarinettist Adrian Krämer und das Akademiequartett München mit Haiders Klarinettenquintett im Concerto Bavarese, wo es mit Musik von Volker Blumenthaler weitergeht. Metamorph heißt sein dreiteiliger Klavierzyklus, der von einer Wanderung im Jahr 2023 durch einen Teil der Taroko-Schlucht in Taiwan inspiriert wurde. Ein Jahr später wurde dieser Teil durch ein mächtiges Erdbeben fast völlig zerstört. Der Zyklus ist somit eine Hommage an eine Landschaft Taiwans, die es so nicht mehr gibt. Hören wir die Pianistin Uta Walter mit Volker Blumenthalers Metamorph. Thank you. Thank you. Metamorph, drei Studien für Klavier von Volker Blumenthaler, gespielt von der Pianistin Uta Walter. Unser nächster Komponist stammt aus Nürnberg und ist Dirigent des Nürnberger Akkordeonorchesters, Stefan Hippe. Unter seiner Leitung hat das Orchester bereits viele Preise erreicht. Im Concerto Bavarese spielt es Stefan Hippes Eigenkomposition »Das Geleucht«. Das Geleucht, Musik von Stefan Hippe. Unter seiner Leitung spielte das Nürnberger Akkordeonorchester Willi Münch e.V.